D. Liebe Fluggäste, in wenigen Minuten landen wir auf dem Flughafen Hannover. Leider haben wir 30 Minuten Verspätung. Die Passagiere, gebucht auf den Lufthansa-Flug 5211 nach München, werden gebeten, sofort zum Schalter 21 in Halle B zu kommen. Die Fluggäste im Transitverkehr nach München mit dem Lufthansa-Flug 5211 gehen bitte sofort zum Schalter 21.